Aber dann kam die Erleuchtung. Und plötzlich begriff ich, dass das Denken nur was für Bekloppte ist und dass Leute mit Grips sowas wie Inspirationen haben oder was Smokey ihnen eingibt. Die allerherrlichste Musik kam mir zu Hilfe. Krieg ist mit ihnen, ich denke, wenn sie reden, die den ganzen langen Tag nur Scheiße von sich geben, die meinen, dass sie sind. Egal, was da passiert, doch ich bin nicht euer Freund. Habt ihr es nur kapiert? Ihr kotzt schon, auch wenn ihr es nicht versteht. Denn wer Sturm erntet, hat nun mal Wind gesät. Ja, ihr seid so blind, dass ihr es nicht mal seht. Das ist überhaupt nichts um euer Leben dreht. Ihr kommt mich an. Ihr seid an den Schwarzschaum und seid an Tonnen wert. Immer nur der erste soll überdauern. Verliert euer ständiges Getöse. Macht mich schon mal dran. Ihr neuen Faschisten, ihr habt doch keinen Verstand. Ja, ihr kommt mich an. Auch wenn ihr es nicht versteht. Denn wir Sturm erntet, hat nun mal Wind gesät. Ja, ihr seid so blind, dass ihr es nicht mal seht. Das ist überhaupt nichts um euer Leben dreht. Ihr kommt nicht an. Überhaupt nichts um euer Leben dreht. Ihr kommt schon.